Die Weisen von Zion, Seite 131. Da nun vollends der verlorene Krieg die Völker Mitteleuropas zur Zahlung ungeheurer Kriegskontributionen zwang, so ist die Geldentwertung aufgrund des absoluten Wertmessers Gold eine derartige geworden, dass die im Grunde doch erhalten gebliebene Gesamtsumme der realen Werte der zu vernichtenden Staaten in krassem Widerspruche zur Geldentwertung stehen musste. Einem Widerspruche, der nun allerdings dazu ausgenutzt werden kann, dass die internationalen Börsen- und Bankgewaltigen zu lächerlich billigen Preisen geradezu die ganzen zugrunde zu richtenden Staaten aufzukaufen befähigt waren. Den einzig wahren Wertmesser jedoch für den Besitzstand eines Landes bildet der Gesamtbesitz an Bodenwerten, Viehstand, Industrie, Wasserkräften, Bahnen, arbeitsfähiger Bevölkerung usw. so weiter, aufgrund welcher Realwerte es nur einen einzigen richtigen und menschenmöglichen Zustand gibt, eine Währung, die in allen Ländern der Erde bewirkt, dass alle realen Güter und Arbeitswerte gleichwertig in allen Valuten zu stehen kommen, so zwar, dass das wahnwitzige Verbrechen ein für allemal vermieden wäre, das durch die Weltbörsenschafrusse an jedem beliebigen zu vernichtenden Staatengebilde begangen werden kann, und dass in der Aufkaufung aller Warenwerte um einen lächerlich geringen Betrag den Gipfel des Irrsinns und Weltbetruges erreicht. Hören wir noch einmal die Weisen von Zion selbst, wie sie zur Weltherrschaft gelangt, die Wertbemessung und Valutaregelung vornehmen würden. Sie, deren Weltherrschaft sich zu der vorhergegangenen Weltbegaunerung verhalten würde, wie die Aufsicht des zum Gendarmen eingesetzten ehemaligen Räuberhauptmannes zu seiner früheren Verbrecherlaufbahn, der aber wird freilich keine Räuberei, kein Gaunerstück, kein Verbrechen durchrutschen lassen, er, der ja selber eben noch Meister in allen nur irgend gewünschten Praktiken des Betruges und Verbrechens gewesen war, und nun Herr und Besitzer der ganzen Welt geworden, nicht dulden wird, dass ihm irgendwer ins altbewährte und meisterlich geübte Handwerk pfusche. Die künftige Währung, die Weisen von Zion, Seite 131 und folgende. In unserem Staate muss eine Währung eingeführt werden, die sich auf den Kosten der Lebenshaltung aufbaut. Es bleibt sich dann völlig gleich, welcher Art Umlaufsmittel wir in den Verkehr bringen. Sie können aus Papier, aus Holz oder Metall sein. Die Hauptsache ist, dass wir den Geldumlauf mit der Bevölkerungszahl in Einklang bringen. Wir werden den durchschnittlichen Geldbedarf eines Staatsangehörigen nach den mittleren Kosten der Lebenshaltung berechnen und dann so viel Geld in Umlauf setzen, wie dem Gesamtbedarf der Bevölkerung, das heißt also dem Durchschnittsbedarf mal der Zahl der Bevölkerung entspricht. Für jedes neugeborene Kind wird eine entsprechende Erhöhung, für jeden Verstorbene eine entsprechende Ermäßigung der Umlaufsmittel stattfinden. Die Berechnungen muss jede Provinz und jeder Kreis vornehmen. Keine Enunziationen Zions spricht Bereter für den geheimsten Sinn ihres geheimen Zieles. Denn mit keinem anderen seiner Zukunftspläne entschleiert sich uns so deutlich jenes jüdische Weltziel, dass wir in der Formel Mechanisierung des fassenden, Organisierung des beweglichen Geistes zu bannen wussten. Wie fein und sinnig ist es doch geregelt. Für jeden Menschen der schaffenden Arbeit ist eine bestimmte Geldsumme angelegt, die dem entspricht, was er ohne die Möglichkeit, je aus seiner mechanisierten Unterdrückung zu Macht, Ansehen und Selbstständigkeit der Lebensführung zu gelangen, an Geld benötigt, um den ihm von seinen Herren zugemessenen und auskalkulierten Bedürfnissen gewachsen zu sein. Wer in dieser satanischen Verordnung nicht das wehrlos geknechtete, auf unverrückbare Lebensstufe eingestellte und willensgelähmte Arbeitstier vor Augen hat, der ist nicht imstande, den Weltplan, wie er uns aus allen Verordnungen Zions höhnischen Triumphes entgegengrinst, in seiner ganzen Furchtbarkeit zu erschauen. Nein, meine Herren Weisen von Zion, diese Weltunordnung eurer beweglichen Vergewaltigung wollen wir, des schaffenden Geistes Hüter und Wahrer, nicht wehrlos über uns ergehen lassen. Nicht soll jeder neugeborene Mensch arischen Geblütes von euch zu einer Nummer degradiert werden, die ihr den Gesamtposten des menschlichen Arbeitsviehs mit schmunzelnder Geschäftigkeit hinzuaddiert. So viel aber wollen wir denn doch von euch neunmal Klugen und Schlauen gelernt haben, dass wir nicht warten wollen, bis dadurch, dass alles Gold der Erde in eure abgründigen Taschen geflossen ist, die betrogenen Völker allen Ernstes glauben, nun wirklich um den realen Wert aller Güter der Erde gebracht worden zu sein. Nein, all eure Schlauheit und gerissene Pfiffigkeit, all euer unsichtbares Zusammenarbeiten und heimliches einander zuschanzen, soll an dem endlichen Aufflammen eines allzu späten Erkenntnisstrahles im Menschen des fassenden Geistes zunichte werden. All euer Mühen und Schuften soll nutzlos und vergeblich gewesen sein, und dieses Gold der Erde, das ihr mit gierigen Krallen an euch gerissen habt, sei ein verächtliches, armseliges Spielzeug euch preisgegeben, und ihr möget euch, betrogener Betrüger, mit wahnwitziger Lust an seinem sinnlos gewordenen Glanze ergötzen. Die Dinge selbst, die ihr ewig bewegt und nie besessen habt, sollen wieder werden, was sie vor eurer Weltverwirrung seit Ewigkeit gewesen sind, die einzig wahren Werte, also einzig wahren Grundlagen aller Wertbemessung, so zwar, dass kein Geld der Erde, keine Valutaschwankung, kein Währungsschwindel jemals wieder auf Erden bewirken darf, dass der Mensch des einen Landes im Nachbarlande irgendein Ding der täglichen Notdurft und des Bedarfes nach einer anderen Wertbemessung sich anzueignen vermöchte, denn der, so er auch im eigenen Lande zur gleichen Erwerbung bedürfte.